Hören Teil 3. Sie warten in der Supermarktschlange an der Kasse und hören, wie zwei Damen diskutieren. Na, erzähl doch mal. Wie war es denn auf der Hochzeit? Furchtbar. Ich kann es ja nicht in Worte fassen. Wieso? Was ist denn passiert? Schrecklich. Zuerst standen wir 20 Minuten in der eiskalten Kirche und die Braut kam nicht. Einige dachten schon, sie hätte es sich anders überlegt. Unter den Gästen gab es ein Raunen, das war schon peinlich genug. Da wurde es, Dorothea, aber gewaltig zu bunt, oder? Sie verließ die Kirche und telefonierte herum. Wahrscheinlich wollte sie ihren Mann erreichen, denn er sollte die Tochter ja begleiten. Es hatte sich herausgestellt, dass der Fahrer die Kirche verwechselt hatte und statt zur Hedwig zur Ludwigskirche fuhr. Peinlich. Dorothea muss ganz schön wütend geworden sein, nicht wahr? Sie war völlig außer sich. Sie fing an rumzuschreien und die Leute um sie herum versuchten, sie zu beruhigen. Ich glaube, der Pfarrer hat noch nie so viele Flüche aus Dorotheas Mund gehört. Und dazu noch in der Kirche äußerst peinlich. Was hat Andreas, der Mann, gemacht? Mit tat der arme Junge leid. Was hat der auch an ihr gefressen, möchte ich wissen. Die beiden passen doch ja nicht zueinander. Der hat auch so geguckt, als wäre das alles nur ein böser Traum. Irgendwann traf dann die Braut mit dem Vater in der Kirche ein. Und dann? Erzähl schon. Spann mich nicht so auf die Folter. Dorothea hat sich auf die Nebenbank gesetzt. Als die Braut dann die Kirche betrat, verfing sich der Schleier in den Sitzbänken. Der Schleier riss ab und plötzlich stand die Braut ohne Schleier da. Die Menge staunte nur. Naja, leid tut mir das arme Kind schon, oder nicht? Als die Zeremonie zu Ende war und die Braut den Blumenstrauß werfen wollte, warf sie ihn ein wenig zu hoch und der Strauß blieb in einem der Äste eines Baumes hängen. Die ledigen Damen hatten sich gefreut und der Spaß wurde ihnen gründlich verdorben. Und wie war es auf dem Fest? Da hat mir die Dame vom zweiten Stock auch noch allerlei erzählt. Beim Tanz rutschte sie aus, sie fiel mit dem Brautkleid nach hinten. Gott sei Dank hatte sie sich nicht den Kopf gestoßen, aber es war köstlich mit anzusehen, wie Mann und Schwiegertochter die robuste Frau vom Boden hoben. Einfach zum Totlachen. Hör auf, einfach köstlich. Als sie wieder aufstand, ging sie wütend an den Tisch und ließ sich etwas zu essen bringen. Ihr Mann stand nur fassungslos daneben und wusste wahrscheinlich nicht mehr, wie ihm geschah. Er folgte ihr zum Tisch, wo er fassungslos dastand. Man sagt ja, dass die tonnenweise Süßes verzehrt hat. Ich wundere mich, was dieser schöne und charmante Mann eigentlich mit dieser Frau will.